Manche sind des Teufels, ich weiß nicht warum. Denn mit dem Teufel, das ist doch nur zu dumm. Der Teufel besucht uns doch sowieso nicht. Warum sollten wir uns vor ihm fürchten? Oder haben Sie schon den leibhaftigen Teufel mal gesehen? Es ist doch einfach nur eine Erfindung, eine symbolhafte Darstellung. Auf dem Bösen, ein Symbol des Bösen und das Böse. Anstrengend auch verstehen, doch leider nur zu selten was gegen tun. Doch es gibt einen Weg, es gibt einen Weg, dagegen anzukommen, zumindest gegen das Böse in einem selbst. Deinen Weg dagegen anzukommen, zumindest gegen das Böse in einem selbst. Man muss sich nur genug konzentrieren und auf seine Intuition vertrauen. Man muss viel in dieser Welt. Manchmal ist es besser abzuhauen. Besser gehen sie jetzt, wenn es ihnen zu viel wird. Gehen sie jetzt, es wäre nicht schlimm, wenn es ihnen gut tut. Doch woher soll man das wissen? Woher soll man wissen, was er gut tut und was nicht? Ich weiß es nicht, ihr wisst es vielleicht besser. Doch genau kann ich es jetzt gerade nicht erklären.